Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Sie hieß Lummerland. Warum gerade Lummerland und nicht irgendwie anders, wusste kein Mensch. Aber sicherlich wird das eines Tages erforscht werden. sind in das Schlesien in der Stadt. Eine Insel, ein, zwei Insel, ein, zwei Insel.